dich um, diese Welt ist unsere. Lass die Angst und die Sorgen los, hier bist du frei, frei, frei, frei. Jede Fahrt ist wie ein neuer Tag. Halt die Hand in die kühlen Fluten und du spürst eine Macht so groß. Hier sind wir frei, frei, frei, frei. Himmelweit in die Unendlichkeit. Gott muss ein Seemann sein. Westwind braust, denn wir sind frei, frei, frei, frei, geradeaus in alle Welt hinaus. Wo die Wellen nach dem Himmel greifen, in der Ferne sind wir zu Haus. Denn wir sind frei, frei, frei, frei, himmelweit in die Unendlichkeit. Gott muss ein Seemann sein. Keiner geht verloren. Keiner geht verloren, er lässt die Mannschaft nie allein. Gott muss ein Seemann sein. Gott muss ein Seemann sein. Keiner geht verloren, keiner geht verloren. Der Teufel holt uns niemals ein. Gott muss ein Seemann sein. Ein Seemann sein. Keiner geht verloren, keiner geht verloren. Er lässt die Mannschaft nie allein.